1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Schön, dass ihr da seid, dass ihr dabei seid. Und wir beginnen wie immer montags frei mit einer offenen Themennacht. Also, ihr könnt ja gerne anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ganz egal über was. 0800 220 5050, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. So, meine erste Anruferin, die kenne ich schon so ein kleines bisschen. Denn ich habe am Freitag kurz mit ihr sprechen können, am Ende der Sendung. Und dann war die Zeit leider rum und dann haben wir überlegt, wir rufen die Laila einfach nochmal an und unterhalten uns richtig in Ruhe miteinander. Hallo Laila. Hallo. Du bist 23 Jahre alt. Ja, genau. So, wir fangen nochmal von vorne an, denn so viel Zeit hatten wir ja nun wirklich nicht mehr am... Nee, nicht wirklich. ...am Freitag. Also, dein Thema. Ja, ich hatte oder habe ein Verhältnis mit dem Zwillingsbruder von meinem Freund. Und da war ich schon platt, als du mir das erzählt hast am Freitag. Ja, ich weiß. Du hast im Moment ein Verhältnis mit dem Zwillingsbruder deines Freundes und dein Freund weiß davon nichts. Genau so ist es. Aber es gab so eine kleine Vorgeschichte, dass er doch schon vorgewarnt war, ne? Erzähl mal. Ja, also wir waren halt, ich mit meinem Freund waren halt 2 Jahre zusammen. Ja. Ja, und irgendwann, ich weiß nicht, er war auf immer so anders und er hat auch um mich gekämpft, sage ich mal, so ein halbes Jahr hat er auch um mich gekämpft und ich habe ihn einfach anders kennengelernt. Also er war lieb und ist auf meine Bedürfnisse eingegangen und irgendwann wurde das immer so egoistisch und wir haben uns nur noch gestritten und er hat nur noch sein Ding gemacht und es war nicht mal so, wie es einfach mal war so. Ja. Ja, und dann, ja, durch die Streits habe ich dann halt immer den Zwillingsbruder angerufen und habe halt ihn um Rat gefragt und was ich machen soll, ob ich irgendwie eine andere Meinung habe, ob ich vielleicht komisch im Kopf bin, warum ich das so denke, also weil wir uns halt immer gestritten haben, wie er das halt so sieht. Und er war halt immer auf meiner Wellenlänge. Wir haben uns dann halt immer... Was ja schon sehr komisch ist, ne? Weil ein Zwilling... Zwillinge sind ja, was man immer so hört, die sind ja durch nichts zu trennen. Ja, auch nicht durch Freunde oder durch Freundinnen. Ja, sind das eineiige Zwillinge? Nee, zweieiigig. Aber die sehen sich schon ziemlich ähnlich. Ja? Wie ist denn das Verhältnis dieser beiden Jungs miteinander? Also eigentlich ziemlich gut. Also die haben eine Zeit lang getrennt gewohnt. Also der eine in der Stadt, der andere in der. Ja. Und da haben sie sich natürlich schon immer vermisst. Ne? Und jetzt wohnen sie aber zusammen in der Stadt. Und also jetzt hängen sie aufeinander und jetzt ist halt alles toll. Und also sie sind nicht ganz identisch. Sie sind schon zu unterscheiden. Minimal, ja. Minimal. Also wenn jetzt jemand Fremdes die beiden sehen würde, denkt man wirklich, eineigig. So. Aber... Ja, also ich sehe schon die Unterschiede, also okay. Merkt man. Okay, also dann hast du mit dem geredet, mit dem Zwillingsbruder und der ist der Frauenversteher schlechthin. Ja, und hat dich, Laila, immer verstanden. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich mich halt immer bei ihm ausgeheult und dann haben wir uns halt getroffen. Und hat mich dann halt in den Arm genommen. Ich habe mich einfach wohl gefühlt irgendwie. Ich habe mich verstanden gefühlt. Und dann ist was passiert. Ja, genau. Da warst du noch mit deinem Freund zusammen? Da war ich noch mit meinem Freund zusammen. Wie lange lief das dann parallel mit dem Zwillingsbruder? Nicht sehr lange. Also das war vielleicht, wir sind dann auch übers Wochenende weggefahren. Und du und der Zwillingsbruder? Ja, genau. Wie lange lief es? 2-3 Wochen. Ja, und dein Freund hat dann davon erfahren? Ja, also ich habe es ihm gesagt gehabt. Ja. Der Zwillingsbruder hat es ihm nicht gesagt, sondern du hast es ihm gesagt. Ich habe es ihm gesagt. Also wir haben vorher damit drüber gesprochen, wie wir das halt genau machen. Ja. Und wir haben uns das halt so gesagt, dass ich halt ihm das sagen werde. Und ach, du hast das mit dem Zwillingsbruder schon abgestimmt. Ja, so, genau. Wie hat dein Freund reagiert? Für den muss doch eine Welt zusammengebrochen sein. Sein Bruder ist illoyal und seine Freundin hat ihn betrogen. Wie hat er reagiert? Also ich habe zuerst halt ganz normal halt gesagt, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Er ist halt komisch zu mir und ich weiß nicht warum. Ich sehe bei mir keine Schuld. Okay. Aber als er dann erfahren hat, mit wem du fremdgegangen bist, wie hat er da reagiert? Naja, es war schlimm. Also er war erstmal total ruhig, wusste gar nicht so richtig, was er sagen soll und hat dann bloß gesagt, wie wir uns das vorstellen und dass das nicht sein kann, dass wir die Familie kaputt machen und ja, wie das einfach funktionieren soll mit uns, wenn, bei Familienfeiern, wenn wir uns halt immer sehen und wie das einfach, ja, er hat mich dann auch beschimpft und ist ja klar. Also. Du bist dann aber wieder ganz, ja, so zu, ich sag mal so, zurückgegangen zu deinem Freund? Ja, also er hat dann, ja, also er hat mich an dem Abend dann noch total beschimpft, aber am nächsten Tag kam er dann halt zu mir und hat, da haben wir uns halt über alles halt nochmal so unterhalten und haben uns ausgesprochen, warum, wieso, was gelaufen ist und haben geheult und ja, und dann ich habe mein Tagebuch noch gegeben, dass er mich besser versteht auch. Ja. Und da habe ich halt immer alles aufgeschrieben. Und darum hast du dann Schluss gemacht mit dem Zwillingsbruder? Ja, weil... Das ist ja eine komplizierte Geschichte. Du hast dann nochmal, du hast dann Schluss gemacht mit dem, soweit waren wir ja schon gekommen am Freitag. Ja, genau. So, jetzt aber läuft schon wieder was mit dem Zwillingsbruder. Ja, also es lief dann, war eine Zeit lang halt Funkstille, aber dann fing es halt immer wieder an. Also wir haben dann ganz normal SMS-Kontakt gehabt, haben telefoniert. Und das Krasse ist, im Moment weiß dein Freund davon nichts. Nee. Wie lange? Also er weiß, dass wir vielleicht ab und zu mal schreiben. Irgendwie, aber halt so der muss ja, misstrauisch muss er ja schon sein irgendwie. Ich wäre misstrauisch. Nee, aber ist er gar nicht. Ist er gar nicht. Nee, umso schlimmer für ihn. Wie lange läuft das jetzt schon wieder parallel? Ein Jahr. Ein Jahr schon? Ja. Also ein Jahr mit SMS. Also aber, wirklich SMS, dass wir halt uns schreiben und wie wir sehr uns vermissen, wie wir uns halt später so ja gut, aber ihr seid, vorstellen. Okay, wie lange habt ihr jetzt parallel ein Verhältnis? Ja, ein Jahr. Ein Jahr? Und du bist jetzt ein Jahr. Ja. Vor einem Jahr habe ich Schluss gemacht gehabt. Ja, aber du bist 2 Jahre erst mit deinem anderen Freund zusammen. Ja, das sind jetzt 3 Jahre. Das sind dann 3 Jahre. Das sind jetzt 3 Jahre. Das ist aber, ein Jahr läuft das heimlich? Ja. Du hast Sex mit deinem Freund und du hast Sex mit dem Zwillingsbruder? Naja, es war nicht so oft mit dem anderen. Weil, das weil ist ja egal. Ist ja egal. Ist ja egal. Ja. Nee, komm. Ja. Wie oft siehst du den Zwillingsbruder? Oh, nicht so oft selten. Ja. Damit kann ich nichts anfangen. Einmal in die im Monat oder einmal die Woche? Einmal in 2 Monaten. Einmal in 2 Monaten? Ja, also sehr selten, ja. Aber dennoch, wieso seht ihr euch nicht öfter? Weil er arbeitstechnisch immer nach Finnland muss. Ach so, also es liegt und nur daran. Ja. Du, wen liebst du mehr? Ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich habe vor 3 Wochen habe ich halt mit dem anderen halt wirklich gesagt, es geht nicht mehr. Das macht einen ja fertig. Also man kann nicht mal schlafen, man denkt nur noch daran, man will die beiden nicht wehtun und man will auch die, weil man sagt ja auch irgendwie, dass man auch den besten Freund der Freundin oder den Freund der Freundin nicht ausspannen darf und ich darf einfach die Geschwister nicht kaputt machen. Ja gut, das tust du aber nur schon seit einem Jahr. Ja, und jetzt habe ich halt... Wie, was für eine Situation ist denn das für den Bruder, also für den Zwillingsbruder deines Freundes? Der muss sich da auch wie das letzte Schwein vorkommen, wenn der sowas macht. Und der hat die haben engen Kontakt miteinander, die Jungs. Ja, also ich habe mehrmals gefragt, ob er kein schlechtes Gewissen hat oder so, weil ich habe extrem schlechtes Gewissen, also mir geht es überhaupt nie gut in der Sache. Ja, hat er ein schlechtes Gewissen? Er sagt nein. Wie bitte? Ja, er hat kein schlechtes Gewissen. Was ist denn das für ein Bruder? Warum hat er kein schlechtes Gewissen? Ich habe keine Ahnung, also habe ich auch gefragt. Also das verstehe ich auch nicht. Ja, er hat kein schlechtes Gewissen. Dann kann so enge und so dolle kann der Kontakt ja nicht sein zwischen den Männern. Ja. Nee, also ist eine komplizierte Sache und das wünsche ich keinem. Ist denn dieser Zwillingsbruder, fährst du auf den auch ab, weil der irgendwie auch so aussieht wie dein richtiger Freund? Irgendwie, weil du ihn schon auch scharf findest und der dann auch noch netter ist für dich, zu dir? Ja, also er sieht schon, also in meinen Augen sieht er schon anders aus. Er ist auch kräftiger und stämmiger gebaut als mein Freund. Also, wer ist denn besser im Bett? Kann ich nicht sagen. Na komm! Nee, also unter uns beiden Betschwestern, kannst du sagen, wer ist besser? Nee, nehmen sich beide nicht viel. Kann ich wirklich nicht sagen. Also ich sehe nicht wirklich großen Unterschied. Der eine ist ein bisschen ruhiger, aber der andere vielleicht auch ein bisschen heftiger. Also ich kann es wirklich nicht sagen. Also weiß ich nicht. Es ist beides schön. Also leider, die Geschichte ist glaube ich klar. Das ist pikant, zusätzlich, da es sich um den Zwillingsbruder deines Freundes handelt. Aber die grundsätzlich muss ich zu dir sagen, dass das nicht geht. Ja, ich weiß. Dass du das beenden musst. Habe ich ja, also vor 3 Wochen habe ich ja dann auch ihm das gesagt, dass es nicht mehr so weitergeht, dass es mich fertig macht und ja, dass ich halt uns gegen uns halt entscheide, obwohl es mir halt sehr gut geht bei ihm und Bei dem anderen, mhm. Ja, genau. Und, ja, aber ich, das nehme ich nicht so richtig ab. Ich habe so den Eindruck, das könnte schon wieder neu anfangen bald. Ja, also ich muss zugeben, ich habe wirklich, wo ich halt gesagt habe, nee, es geht nicht mehr. Also ich zwinge mich nicht zu schreiben und es ist wirklich schwer, aber ich muss es durchziehen, weil, wie gesagt, ich konnte nicht mehr schlafen. Es macht einen körperlich und seelisch einfach total fertig. Ja, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Mein Mitleid hält sich ausgesprochen in Grenzen. Das hast du dir selbst eingebrockt. Ja. Das hast du dir auf der Basis einer Lüge eingebrockt. Ja. Und einer fulminanten Lüge, wenn du ein Jahr deinen Freund so hintergehst. Ja. Finde ich schlimm. Und dann noch mit dem Zwillingsbruder ist für mich eine Nummer krasser. Musst du ändern. Ja, aber du musst dann auch eine klare Linie fahren. Mhm. Du musst eine absolut klare Linie fahren und dich nicht wieder erweichen lassen, wenn irgendwie was kommt. Mhm. Es ist auch die Frage, ob du nochmal erneut beichten solltest bei deinem Freund. Mhm. Wenn er es denn doch rausbekommen sollte, bist du für alle Zeiten unten durch bei ihm. Auch zurecht, auch zurecht. Wärst du bei mir auch. Mhm. Wenn du jetzt wirklich einen ganz neuen Schritt machen möchtest, dann müsstest du eigentlich solltest du dich für deinen jetzigen Freund entscheiden wollen. Klar, dem anderen sagen, never. Und deinem Freund klaren Wein einschenken. Aber dann, ich weiß nicht, wie der dann darauf reagiert. Wenn man das erfährt, nochmal ein Jahr fremdgegangen mit dem Zwillingsbruder. Hammer, Hammer, Hammer, Hammer. So, mehr kann ich ja nicht sagen, leider. Ja. Klare Meinung, du musst handeln. Du. Ja, also den ersten Schritt habe ich schon gemacht, ja. Naja, okay, das muss doch jetzt noch fester gezurrt werden, das Ganze. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, wir haben eine kleine Tradition in den letzten Jahren ja schon gehabt, immer vor unserer Sommerpause. Haben wir das Thema gehabt, so ging es weiter. Und das möchten wir gerne diese Woche auch machen. Und zwar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt die Sendung, so ging es weiter. Ich möchte gerne mit Leuten reden, mit denen ich schon einmal hier in dieser Sendung in den letzten Jahren gesprochen habe, die eine besondere Geschichte, ein besonderes Schicksal hatten, die uns etwas Besonderes erzählt haben. Wie ging es weiter? Wie hat sich die Sache bei euch weiterentwickelt? Ich wäre sehr gespannt darauf, das zu hören und dann nochmal mit euch zu reden. Quasi so die zweite Folge eures ersten Anrufes. So ging es weiter. Das ist das Thema nächste Woche Mittwoch, also diesen Mittwoch, kommenden Mittwoch. Und wenn ihr euch gerne schon mal anmelden wollt, dann macht das bitte unter domian@wdr.de. Also Leute, mit denen ich schon mal gesprochen habe, wie ging eure Geschichte weiter oder wie ist die Geschichte ausgegangen? domian@wdr.de. Heute Freitemennacht 0800 220 5050. Herzlich willkommen, sage ich zu Anja. Und Anja ist 40. Jo, hallo Domian. Liebe Anja. Guten Abend oder guten Morgen. Ja, um was geht's bei dir, Anja? Ja, ich habe seit 2 Jahren eine Beziehung zu einem Mann, der mir erzählt, er ist verdeckter Ermittler bei der Polizei. Und ich war so, oder bin so blind, bin so blond und habe dem alles geglaubt, was der mir erzählt hat und habe jetzt mitgekriegt, dass der mich wahrscheinlich von vorne bis hinten nicht, aber zumindest was sein Privatleben anbetrifft, wohl völlig verarscht hat. Was hat er angeblich verdeckt ermittelt? Bei der Polizei? Drogen. Drogen? Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu diesem Mann seit 2 Jahren? Also, das ist... ich fange vielleicht mal von vorne an über mich. Ich bin verheiratet gewesen, 2 Kinder und habe recht locker und flockig gelebt, also war auch nicht so besonders treu und hatte damit aber ehrlich gesagt keine Probleme. Mein Mann wusste das auch und dann habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Und der andere, der das Problem ist, der wohnt 800 Kilometer weg von mir. Ja, während du mit diesem anderen das Verhältnis hast oder hattest, warst und bist du noch verheiratet? Ich bin zwar verheiratet, aber nach einer Weile, nachdem das Verhältnis begann, bei mir war das sehr, sehr intensiv zu Anfang, war eben auch, also nicht nur zum Anfang, also von Anfang an. Mhm. Und so nach 6 Wochen stellte sich dann die Frage, Affäre oder mehr? Ach so, und du hast dich für mehr entschieden? Wir haben uns beide für mehr entschieden. Und hast dich dann von deinem Mann erstmal getrennt? Ich habe zu meinem Mann, habe ihm das alles gesagt. Der ist natürlich ziemlich zusammengebrochen. Mhm. Und habe dem das alles gesagt. Und wir haben uns, wie sagt man so, von Tisch und Bett getrennt. Mhm. Aber da er im Ausland arbeitet und nur alle 2 Wochen nach Hause kommt, funktioniert das und wir sind erst ganz lieber. Ach so, das ist eine Art WG-Verhältnis. Genau so, ja. Weil wir haben ein gemeinsames Kind. Und so, der Typ, sage ich mal, deine Affäre wohnt 800 Kilometer entfernt. Über 800 Kilometer entfernt. Bis heute immer noch? Bis heute immer noch, ja. Mhm. Wie stellt sich denn das Verhältnis heute dar? Wie wir uns sehen oder wie es ist? Also das war bis jetzt, das war immer, also es war alles total schön und wir haben uns regelmäßig gesehen. Ja. In der ersten Zeit war er beruflich in meiner Nähe, da haben wir uns noch öfter gesehen und nachher dann, ja, also in jedem Fall alle 4 Wochen ist er zu mir gekommen, wir haben uns in der Mitte getroffen, sind gemeinsam irgendwie da, wo ein Flughafen ist, wo er hinfliegen konnte, Berlin oder Hamburg. Also klingt sehr, sehr romantisch. Ja, fast. Total. Leidenschaftlich romantisch. Absolut. Jetzt bist du ihm irgendwie auf die Schliche gekommen, dass der dir ein ganzes Lügengebäude präsentiert hat? Nicht jetzt. Das ging eigentlich schon die ganze Zeit. Ich war immer zu misstrauisch, weil er hat mir nichts von sich erzählt. Und hat das immer zu begründet mit dem... Mit seinem Beruf da. Richtig, mit seinem Job und dass er schon mal... Das ist natürlich ein guter Trick, ne? Da kann man alles hinterm Berg halten. Dass er schon mal Probleme hatte, weil dadurch ist erpressbar worden durch seine Freundin und das will er nie wieder erleben und deswegen will er mich da aus seiner Stadt raushalten. Hat er dir denn irgendetwas aus seinem Privatleben erzählt? Nichts. Gar nichts? Ja, gar nichts. Dass er verheiratet war früher und geschieden ist. Achso, das ist aber auch eigentlich ein Solo-Mann. Ja. So, und du? Was denkst du? Komplett solo. Und wie gesagt, ich bin normal, aber ich bin eigentlich nicht total blöd. So. Aber wenn man verliebt ist und dann glauben will und er hat auch Talente, einem das Wort im Mund umzudrehen und einem ein schlechtes Gewissen zu machen, immer wenn ich dann gefragt habe und ihn bedrängt habe, so, dass ich was wissen will, dann kamen Ausflüchte oder es kam, ja, ich zeig dir das, dann verlief es im Sand und ich wusste genau, wenn ich wieder damit anfange, gibt es wieder Stress. Durch was bist du denn misstrauisch geworden? Also misstrauisch bin ich schon lange, ich weiß, weil ich gar nichts von ihm weiß. Ich habe mir wieder nachgefragt und jetzt der Hammer war letzte Woche, das war der richtige Hammer, da habe ich durch Zufall ein Telefonat mitbekommen und zwar, kennst du das, wenn man versehentlich jemand anruft, die Wahlwiederholung drückt und das gar nicht merkt. Ja. Und hinterher merkt, ach Scheiße. Ja, genau. So. Und bei mir klingelt, keiner dran, ich höre, und dann höre ich aber Stimmen im Hintergrund. Mir erst gedacht, das ist irgendwie beabsichtigt, dass mich einer was hören, dass ich was hören soll. Klemme mich dann ans Telefon, sag aber nichts. Also erst hatte ich natürlich Hallo gesagt, so sag nichts und hör dann zu und war eine unterdrückte Rufnummer, war auf dem Handy und höre ich eine Frau, höre ich ein Kind. Ja, hör mich schon gewundert. Und dann, ja, höre ich ihn. Ach so, dann konntest du mithören, dass er mit dieser Frau telefoniert? Nee, nicht telefoniert. Zusammen am Tisch saß. Verstehe ich nicht. Die Frau sagte zu dem Kind, hast du jetzt aufgegessen? Ja. So, und ach so, ach so. So. Ach so, du hast quasi mitgelauscht, ich verstehe, du hast mitgelauscht, was da gerade abgeht. Richtig. Und du hast seine Stimme erkannt. Weißt du, das ist so, ich würde es nicht beeiden. Wenn man sich was einbildet und irgendwo reinsteigert, dann kann man, mich zu trösten, weißt du, ich versuche mich zu trösten. Intime Situation mitbelauscht. Intim nur so weit, eine private Situation. Richtig, dass ich festgestellt habe, dass da Frau und Kind sind. Ja. So, und das Kind hat wohl irgendeine Arbeit nicht gezeigt, so, wie lange hast du jetzt schon in der Mappe, 4 Wochen oder was, So, da hast du ihn mit konfrontiert? Nein. Nein? Nein, weil, wie gesagt, wir sind ja so weit entfernt. Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Nach Pfingsten. Nach Pfingsten. Und telefoniert ihr ab und zu? Wir telefonieren jeden Tag 3-4 Stunden. Ach so, und nachdem du das da mitbekommen hattest, habt ihr nun auch schon oft telefoniert? So. Nein, danach war er, da konnte ich erstmal nicht. Ich habe blöde SMS geschickt, also was heißt blöde, also sachliche. Ne, nicht so, wie es eigentlich und ja. Das heißt, er könnte schon irgendwas merken, dass du ein bisschen komisch bist. Ja, ich bin aber öfter mal ein bisschen komisch. Ach so. Weil es immer wieder hochkommt. Es kommt immer wieder. Und jetzt, wo ich diesen, ja quasi, du weißt, jetzt, so, das ist so plötzlich so wie, ey, bist du blöd? Wie viel brauchst du eigentlich noch an Beweisen? Anja, ich will dir mal was sagen. Geheimer Ermittler hin und her. Ich kenne mich in dieser Szene nicht so aus, wie geheim man das dann alles machen muss. Aber es ist bescheuert, ich weiß es. Ja, ich hätte es 2 Jahre nie mitgemacht an deiner Stelle. Ich weiß nichts von dem, gar nichts. Das ist absurd, das ist Wahnsinn. Ich möchte wissen, wo du wohnst. Ja, warum? Ich sage, hallo, sei du redest davon, dass du mich heiraten willst und ich weiß nicht mal, wie deine Wohnung aussieht. Ach, er hat davon geredet, dass er heiraten will. Ja, na klar, ja, ja. Das und, ist also, und trotzdem hast du es immer wieder hingenommen, dass du nichts von ihm wusstest. Ja, warum denn? Wie alt ist die Anja nochmal? Ich bin 40. Genau. Sie ist nämlich 40, ne? Ja, ich muss es nochmal unterstellen. Und studiert. Ja, natürlich, also klar. Ja, höchste Zeit, jetzt auf den Tisch zu schlagen, ne? So, und ja, aber ich wollte das jetzt auch nicht am Tee, das ist ja jetzt... Nee, das musst du persönlich machen. Ja, genau, genau. Wann seht ihr euch? Jetzt ist, wie gesagt, ich kann es natürlich, ich bin Frau, ich kann das nicht so völlig unterdrücken und habe ihm jetzt schon wieder so... Ich habe ihm jetzt nicht dieses eine Ding, diesen Hammer, damit habe ich ihn noch nicht konfrontiert. Nee, würde ich aber auch nicht machen. Weil das will ich vis-à-vis machen, gucken, wie er darauf reagiert. Frage war gewesen, wann ihr euch seht. Jetzt, Sonntag. Jetzt Sonntag? Nein. Ja, was ich aber sagen wollte, ist, dass ich nicht weiß, ob jetzt wieder Stress, so viel Stress entsteht, dass da irgendwas dazwischen kommt. Weil er dreht das immer um. Wenn ich ihm das vorwerfe und ihm unterstelle, dass da was ist, dann unterstellt er mir immer, dass ich was mit anderen habe. Ich sage, vielleicht, dass das schon Blödsinn ist. Ja, aber das ist alles albern. Das ist Kinderkram. Das ist Kindergarten. Ja, damit will er immer sagen, ja, und du weißt gar nicht, wie du mir damit wehtust. Und ja, dann sagst du, du weißt mir gar nicht, wie du mir wehtust, wenn ich von dir überhaupt nichts weiß. Du könntest von heute auf morgen verschwinden, ich wüsste nichts. Richtig. Ich wüsste überhaupt gar nichts. Richtig. Ich weiß, wo er arbeitet, ich kenne die Adresse seiner Dienststelle, weiß ich. Ja, stimmt das überhaupt? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Weil er hat mir manchmal erzählt, was er sieht, wenn er aus dem Fenster guckt und dank Google Earth. Ja, das heißt auch noch nicht. Da könnte man auch nicht. Weil ich weiß ja, dass er das Polizeipräsidium ist. Ja gut, das könnte er sich auch ausdenken. Ja, also das ist ja schon, also ich weiß ja, also dass er ist definitiv bei der Kripo. Hast du schon mal da angerufen und nach ihm verlangt? Nein, das habe ich nicht, aber ich weiß es, aber ich habe seine Polizeimarke gesehen, ich habe seine Waffe gesehen. Naja, na gut, wollen wir mal hoffen, dass das wenigstens dann stimmt. Ich habe ihn bei der Polizeischule besucht. Es kann ja durchaus sein, dass sein Grundjob wirklich Polizei ist. Und das Berufliche kann schon stimmen. Aber vielleicht gar nicht mal so krass. Vielleicht ist er überhaupt kein geheimer Ermittler oder so. Ja, richtig. Das hat er sich ausgedacht. Vielleicht kennt er jemanden, der das ist und hat mitbekommen, richtig. Die müssen schweigen. Ah, hat er gesagt, eine gute Idee, so kriege ich die kleine Maus, genannt Anja, rum. Ne? Ja, aber warum? Ja, warum? Weil er dich als Schmusi haben möchte, nebenher. Aber bitte, das ist ein total attraktiver, intelligenter, humorvoller Typ. Ja, umso besser. Moment mal. Dazu muss der doch nicht 900 Kilometer fahren. Ja gut. Da kann er doch vor der Haustür haben. Nein, dich kann er nicht vor der Haustür haben. Nee, mich nicht, aber... Du bist ja auch eine tolle Frau. Also, klar. Außerdem wissen wir nicht genau, ob du die Einzige bist. Ich will dich jetzt nicht völlig desillusionieren, aber wir wissen nichts. Wir wissen gar nichts, weil ich hatte noch ein paar Mädels an der Stange. Mein Problem ist, ich komme nicht los. Ich schaffe es nicht. Ja, du musst aber erstmal reden. Ja, nein. Meine Frage ist, wie macht man das? Frag ihn, er belügt mich 2 Jahre extremst. Dann stell ihn, hör mal, dann wird er doch nicht plötzlich sagen, ja, du hast recht, es ist so, ich habe noch eine Beziehung. Doch, das muss er sagen. Du musst einfach jetzt auf dein quasi ein Ultimatum stellen und sagen, oder ihn an die Wand, unter Druck setzen, an die Wand stellen und verlangen, was los ist. Weil er soll dir jetzt klar ein Bein anschenken, wie er lebt, was er lebt, wo er lebt und was in seinem Leben los ist. Und ja, ich habe das schon so oft, du weißt, was dann kommt. Wenn du das wirklich glaubst, dass ich da noch eine andere haben könnte. Darum geht's doch gar nicht. Ich sage jetzt, was er mir sagt. Ja. Wenn du das wirklich glaubst, sagt er. Dann musst du deine Konsequenzen ziehen. Und er weiß genau, dass ich es nicht kann. Ach so. Da ist er sich deiner aber sehr sicher. Ja, kann er. Leider. Ja, dann haben wir das nichts zu melden. Dann musst du deine Konsequenzen ziehen. So. Oder er macht auf die andere Tour und sagt, wenn du mir das zutraust, sagt er, dann ist das keine so ein Misstrauen. Das ist keine Basis für eine Beziehung. Nein, Anja, wenn du Druck ausüben willst, und das würde ich ja sehr dringend raten, kannst du den nur ausüben. Wenn er liegt. Den kannst du nur ausüben, wenn er auch davon ausgeht, dass du entsprechend handelst hinterher. Ja. Sonst ist das albern. Sonst zappelt er noch die nächsten Jahre so rum. Nee, er kann ihn nur ausüben, das weiß ich, dass er ist sexuell total abhängig. Das ist das, was ihn bei mir hält. Ja. So. Da ich da seine Interessen oder wie soll ich sagen, seine Neigungen. Wenn der klar merkt, dass du es ernst meinst, dass du gehst, wenn du nicht endlich die Wahrheit erfährst, dann kann es immer noch sein, dass er sagt, okay, dann geh, aber dann weißt du auch wirklich Bescheid, was das für ein Typ ist. Ich habe ja Angst, dass du bist auch der Meinung, dass das nur falsch sein kann, dass da was sein muss. Ja, also ich wäre, das Misstrauen würde mir übers Gesicht wuchern, wenn ja, ich, wenn ich ja das... Ja, ist ja ständig so. Ist ja das, ich sag, weißt du, auch wenn es total schön ist zwischen uns, ne, ich sag, es kann nie endgültig, ich kann nie endgültig glücklich sein, ich kann nie, weil immer dieses Dings hinten ist. Weißt du was, Anja? Immer im Hinterkopf. Ich bin ganz sicher, dass alle unsere Zuhörer jetzt sagen, die Anja muss etwas unternehmen. Schluss, aus, Punkt. Die muss mit dem Tacheles reden. Ohne Wenn und Aber. Und zwar jetzt bald am Wochenende, wenn du ihn siehst. Alles Gute und viel Glück. Ja, danke. Tschüss, Anja. Ah, was die Mädels immer machen. Mann, oh Mann, oh Mann. 2 Jahre. Eva, 22. Guten Morgen, Eva. Hallo. Eva, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass letzte Woche oder vorletzte Woche bei dir Andi angerufen hatte und überlegt hatte, eine Brieffreundschaft mit einem Todestraktinsassen zu starten. Stimmt, genau. Ja, und ich wollte jetzt eigentlich von meinen Erfahrungen erzählen, weil ich seit circa 2 Jahren mit verschiedenen Todestraktinsassen Briefe schreibe. In den USA? Genau. Ja, seit 2 Jahren? Genau. Wie bist du drauf gekommen? Also ich habe eigentlich nur für die Uni ein Referatsthema gesucht. Mhm. Und habe überlegt, worüber man danach auch noch diskutieren kann. Und das war dann halt die Todesstrafe. Was studierst du denn? Französisch und Italienisch. Das war ein ungewöhnliches Fach, um darüber dann etwas vorzutragen. Ja, das war halt ein Konversationskurs für Französisch. Ach so, ach so. Und das wäre dann auch auf Französisch gewesen, das Referat. Und habe dann halt Argumente gesucht. Mhm. Und habe eine Seite gefunden von einer Organisation im Internet, die mhm. gegen die Todesstrafe ist. Mhm. Wie heißt denn die Organisation? Alive heißt die. Ah ja, mhm. Und ja, da habe ich dann halt gesehen, dass man auch Brieffreundschaften starten kann mit mhm. Todestraktinsassen. Und das hat mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ja. Und hast den ersten Brief geschrieben? Genau. Wie geht denn das? Schreibt man dann erst an diese Organisation oder wie? Nee, die Adressen stehen direkt da drin und man kann Ach direkt so. Die Leute anschreiben. Also man schreibt dann an den Knast, wo die sitzen und dann wird das weitergeleitet. Genau, man hat dann die Nummer von denen sozusagen, die Häftlingsnummer und dann... Und die Organisation sagt nur die Namen dann, ne? Genau, und die haben halt dann so kleine Texte, ja, ich suche Brieffreund und so weiter. Mit wie viel hast du Kontakt? Mit 5. Mit 5? Ja. Sag mal so der Reihe nach, weswegen die zum Tode verurteilt wurden. Also ich weiß es nur von einem, weil er es mir selber gesagt hat. Also geschrieben hat? Ja, sozusagen mhm. geschrieben hat. Mhm. Und ja, also er ist wegen Mord da, weil er jemanden umgebracht hat, einen Arzt. Und ja, von den anderen weiß ich das nicht. Und gesteht er die Tat? Ja. Ja. Ja. Also er hat es ganz klar gesagt, auch gleich direkt im ersten Brief, als er mir geantwortet hat, ja, ich bin da, weil ich einen Arzt umgebracht habe. Die anderen, von denen weißt du es nicht? Nein, ich weiß es nicht. Warum fragst du nicht? Weil, also es gibt so einen Leitfaden sozusagen, das steht drauf, man soll es eigentlich nicht fragen. Und, also ich habe auch immer überlegt, ob ich das wirklich wissen will. Mhm. Weil ich weiß nicht, wenn er mir jetzt sagen würde, ja, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 4 Kinder umgebracht, ob ich dann wirklich damit noch klarkommen würde. Wie kommst du denn damit klar, dass dieser Mann, ja, diesen Arzt umgebracht hat? Also, naja, ich meine, natürlich, ich finde es nicht toll, aber ich finde es nicht, also nicht so schlimm, als wenn er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, da... mehrere Kinder ermordet hätte oder sowas. Also natürlich ist es schlimm. Ja, Mord ist Mord, ne? Ja, natürlich, mhm. aber also das fand ich jetzt nicht so dramatisch. Also es war für mich kein Grund, das abzubrechen, sage ich jetzt mal so. Ja. Hat er das versucht zu erklären oder zu rechtfertigen? Nein, er hat mir nur wirklich diesen einen Satz geschrieben und danach haben wir auch nicht mehr darüber geredet. Mhm. Das heißt, du kannst relativ unvoreingenommen mit diesem Menschen kommunizieren? Ja. Und kannst die Tat eigentlich so... irgendwie in den Hintergrund drängen. Ja, eigentlich mhm. sehr sogar, muss ich sagen. Also ich denke da eigentlich gar nicht mehr drüber nach. Mhm. Die anderen, mit denen du Kontakt hast, mhm. Du sagst, du weißt nicht, weswegen die verurteilt wurden nicht. Und du weißt dann zufolge auch nicht, ob die das Gefühl haben, zu Unrecht verurteilt worden zu sein. Also eine hat mir immer gesagt, dass er unschuldig ist und dass er angeblich auch Beweise hat, dass er unschuldig ist. Mhm. Aber wissen kann ich natürlich nicht, weil viele sagen, dass sie unschuldig sind, mhm. obwohl sie es nicht sind. Und das kann ich schlecht von hier beurteilen. Was sagt denn der Mörder, der es dir erzählt hat, zu der Strafe? Wie steht er zu der Todesstrafe? Also er hat, glaube ich, einfach nur Angst davor, dass er umgebracht wird. Mhm. Also ich glaube, er hat keine Meinung in dem Sinne dazu, sondern er hat einfach nur Angst davor, dass er irgendwie, ja... Sind diese 5 Menschen, mit denen du Kontakt hast, alle aus demselben Bundesstaat? Nein, aus 5 verschiedenen. Aus 5 verschiedenen. Das heißt, es gibt verschiedene Methoden, den Menschen da das Leben zu nehmen. Ja, also es gibt in den meisten halt die Spritze. Und ich glaube, in 4 von den Staaten können sie noch auswählen, ob sie auf den elektrischen Stuhl wollen. Mhm. Aber, ja. Was ist denn deine Position zur Todesstrafe? Also ich finde einfach, dass es andere Methoden gibt, Menschen zu bestrafen, weil man Gleiches einfach nicht mit Gleichem vergelten sollte. Und ich meine, ich finde es nicht toll, was sie gemacht haben, und ich bin dafür, dass sie bestraft werden, aber nicht damit, dass man sie genauso bestraft quasi. Mhm. Gäbe es für dich einen besonderen Fall der Brutalität, von dem du sagen willst, ja, in dem Fall würde ich schon dann auch die Todesstrafe befürworten? Nein. Nein. Also. Das ist kategorisch, sagst du da nein? Ja. Mhm. Über was schreibst du denn mit den Männern? Also. Das sind alles Männer, ne? Genau, das sind alles Männer. Dann sitzen sich ja auch Frauen, die zum Tode verurteilt wurden. Ja, aber das sind nicht so viele. Ja. Also es sind meistens nur Männer. Mhm. Über was schreibst du? Ja, also eigentlich, also mit zwei von ihnen schreibe ich mehr so, ich sag mal oberflächlich, eher so allgemeinere Sachen. Ja, was hast du letzte Woche gemacht, was habe ich gemacht so ungefähr. Mhm. Und mit den anderen wird es halt mittlerweile, also privater, dass ich ihnen privatere Sachen erzähle. Sie erzählen mir privatere Dinge. Mhm. Und es wird halt auch dann, ja, intensiver. Und dass sie mehr über mich wissen und ich mehr über sie weiß. Ja. Du schreibst auf Englisch, klar, ja. Sonst geht's ja nicht anders. Ja. Diese Briefe werden ja zensiert oder zumindest durchgeschaut, ne? Ja, die werden durchgeschaut. Ja, werden die durchgeschaut oder siehst du da auch, dass da Stellen geschwärzt sind? Nein. Das nicht? Das nicht. Also ich glaube, sie werden auch nicht immer, also es wird einmal durchgeguckt, ob da irgendwas drin ist halt, aber ich glaube nicht, dass sie wortwörtlich gelesen werden. Mhm. Wann stehen denn die Hinrichtungen dieser fünf Menschen an? Das weiß ich nicht. Ach, das weißt du auch nicht? Nee, das weiß ich nicht. Derjenige, der den Arzt ermordet hat, hat mir gesagt, ja, bald werde ich irgendwie wahrscheinlich mein Datum kriegen, aber das ist jetzt noch bis jetzt noch nichts Konkretes. Also ich denke, dass das auch alles noch eine Zeit dauern wird. Versuch mir mal doch mal verständlich zu machen, warum man da nicht auch nachfragt in dem Brief. Weil ich einfach denke, dass ich, wenn ich vielleicht von irgendjemandem wüsste, was er gemacht hat, dass ich vielleicht nicht mehr so unvoreingenommen daran gehen könnte. Okay, das hast du gerade schon gesagt. Aber ich meine zum Beispiel so eine Frage zu stellen, wann das Urteil vollstreckt werden soll. Das ist einfach, das wissen sie teilweise selber noch nicht. Mhm. Also die sind teilweise auch noch wirklich da am Kämpfen mit ihren Anwälten, dass sie da noch rauskommen. Ja, es gibt ja immer wieder dann neue Anläufe, dass das ja. dann doch rückgängig gemacht wird, dass eine Begnadigung stattfindet, genau. oder also etwas. Mhm. Wenn du diese Briefe dann in Händen hältst, was ist das für ein Gefühl? Also am Anfang war es ja sehr krass eigentlich, mhm. und man sich das gar nicht vorstellen konnte. Aber mittlerweile ist es für mich eigentlich, als wenn ich jetzt irgendjemand anders schreiben würde, mhm. der halt, weiß ich nicht, in den USA einfach lebt. Was glaubst du, wie wichtig du für die Männer bist? Sehr wichtig. Also für den bin ich sehr wichtig, weil er sonst eigentlich nur seine Mutter hat und zwei Schwestern und das war's. Mhm. Also hat sonst niemanden und ja, für ihn bin ich sehr wichtig, denke ich. Diese Organisation, von der du gerade gesprochen hast, die ist ja weltweit aktiv. Ja. Glaubst du, dass die Männer aus der ganzen Welt Post kriegen? Oder machen das doch nicht so viele Leute? Doch, ich denke schon, dass es relativ viele den schreiben. Mhm. Ich glaube nur einfach, dass es nicht so verbreitet ist, dass man es einfach nicht weiß, dass es die Möglichkeit gibt. Ja. Hast du denn, wenn du auch schon nicht über die Strafe und die Tat gesprochen hast, sprichst du denn so generell über Tod mit den Männern? Eigentlich ist das komischerweise noch nie Thema gewesen in den Briefen. Ich habe auch schon überlegt, aber es ist eigentlich nie vorgekommen. Finde ich komisch eigentlich. Ja, sprich du es doch mal an. Ja. Denn wenn du zum Tode verurteilt wurdest, du sitzt in einem Knast und bist zum Tode verurteilt. Machst du dir hundertprozentig täglich Gedanken? Ja, über den sicherlich. Tod. Also insofern bricht du das Eis doch ruhig. Sprich sie doch an. Vielleicht ja. ist das sogar für die ganz toll, wenn die dann antworten können und das mal aus sich rauslassen können und das mal ein bisschen raussprudelt. Ja. Denn nur so oberflächliches Larifari schreiben, gut, ist ein Zeitvertreib, aber es ist ja auch sinnvoll, dass man, wenn, auch so ein bisschen ja einen intensiveren Kontakt zu den Leuten bekommt ja. und dass die auch in einer gewissen Weise dann auch einen, trotz ihrer Taten, auch einen Trost bekommen von dir. Ja, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Denn du hast völlig recht, ich sehe das ja genauso. Man schreit nach der Todesstrafe bei Leuten, die extrem schlimme Dinge gemacht haben, die Kinder ermordet haben oder Menschen bestialisch gequält haben. Aber du hast völlig recht, man darf sich nicht auf die gleiche Stufe begeben. Ja. Ne? Das ist das. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ja, Eva, tolles Engagement, finde ich super. Danke. Und viel Erfolg weiterhin. Ja, danke. Und sprich dir ruhig mal ein bisschen persönlich an. Ich finde, das ist okay und Vielleicht haben die auch ein bisschen Angst, dass sie denken, dass sie dich damit nicht belästigen wollen. Ja, oder so. Vielleicht, weil wir immer bis jetzt eher die positiven Dinge so gesehen haben. Und zwar auch intensivere Sachen, aber halt eher positiv und nicht so negativ, also in Anführungsstrichen negativ, sag ich mal. Fragen die eigentlich auch so irgendwas über dich, was du so machst? Oder? Ja, ganz viel. Der weiß, also das hört sich vielleicht jetzt krass an, aber der weiß mehr über mich als alle anderen Leute. Hast du einen Freund? Nein. Nee. Der weiß sehr viel über mich. Mehr als alle anderen Leute? Ja, also würde ich sagen. Und du hast doch bestimmt eine beste Freundin. Ja, aber... Und der weiß noch mehr als deine beste Freundin? Und das hätte ich selber nie gedacht. Und ich finde es selber immer krass, wenn ich das so sage, aber es ist so. Jetzt sag mir mal bitte, wir sind ja unter uns, was der weiß, was seine beste Freundin nicht weiß. Ja, viel auch, was mir in der Familie passiert ist und so. Und das weiß, also meine Freundin weiß ein bisschen davon, aber sie weiß es nicht alles. Achso, da sind auch eher schlimme Sachen bei euch passiert? Ja, nicht schlimm, aber halt, was ich nicht so gerne dann irgendwie anderen so erzählen möchte. Achso. Zu ihm, weil er sich mir auch öffnet, denke ich so, naja, dann öffne ich mich ihm auch. Ja. Das fällt einfach leichter. Und wenn man es auch schreiben muss und so. Und er ist weit weg, ist es anonym. Genau, sozusagen. Eva, viel Glück weiterhin. Alles Gute. Danke. Tschüss. Danke, tschüss. Ich bin verbunden mit Regina. Da freue ich mich. Und Regina ist 48. Guten Morgen, Regina. Guten Morgen, Domian. Regina, weswegen rufst du an? Ja. Ich sollte eigentlich der glücklichste Mensch auf Erden sein. Solltest du eigentlich? Ja, bin ich auch. Weil? Du solltest der glücklichste Mensch sein, weil? Weil ich mich Ende letzten Jahres verliebt habe. Glückwunsch. Ja. Ende letzten Jahres. Ja. Aber? Ich rufe ja nicht an, wenn ich kein Problem hätte. Ach, es rufen auch Leute an, die mir ihr Glück erzählen wollen. Da freue ich mich auch immer sehr. Ich komme mal zur Sache. Ja. Ich habe einen liebenswerten, netten, zärtlichen Mann kennengelernt. Ende letzten Jahres. Ja. Mhm. Ich weiß, dass er mich liebt. Ja. Und ich kann von ihm auch nicht loslassen. Ja. Aber wir haben ein Problem. Erzähl mir das Problem. Wir können nicht miteinander schlafen. Habt ihr noch kein Mal miteinander geschlafen? Nein. Warum nicht? Wenn ich das wüsste, dann... Habt ihr es denn mal versucht? Nein. Wie nah seid ihr euch denn sexuell, erotisch schon gekommen? Er ist wahnsinnig zärtlich zu mir, streichelt mich, gibt mir alles, aber ich darf ihn nicht berühren. Überhaupt nicht berühren? Doch, an den Armen. Ich darf ihn küssen. Er küsst mich wahnsinnig leidenschaftlich. Ja, aber du darfst nicht seinen Geschlechtsteil anfassen. Richtig. Hast du ihn denn überhaupt schon mal nackt gesehen? Nein. Hat er dich schon mal nackt gesehen? Ja, mehrmals. Mehrmals? Ja. Hat er dich denn schon befriedigt? Ja. Mit den Händen, mit dem Mund? Ja. Also es findet eine einseitige Sexualität schon statt. Mhm. Wenn er... Aber wir möchten es beide. Er möchte auch endlich mal mit mir schlafen. Aber... Wie ist denn das, wenn ihr dann in dieser sexuellen Aktion seid? Du bist nackig, er ist zärtlich mit dir, er befriedigt dich. Ist er komplett angezogen dann? Untenrum ja. Untenrum ja. Mhm. Und oben freien Oberkörper. Ja. Wenn du mal so als erfahrene Frau ein bisschen runterguckst, hat der eine Erektion? Ja. Ja, also du kannst sehen, dass er eine Erektion hat. Wenn er mal nicht aufpasst und ich mal aus Versehen mit meiner Hand darüber komme. So ganz aus Versehen, genau. Und mal so ganz aus Versehen mal darüber gestrichen so. Dann merkst du, da ist schon, er hat sich was getan. Ja, natürlich. Wie alt ist der Mann? 58. So. Wie, Wie oft kommt das so vor, dass ihr in dieser Art Sexualität habt, wie gerade beschrieben? Jeden Abend auf jeden Fall oder auch 2-3 Mal am Tag. Jeden Abend oder sogar 2-3 Mal am Tag? Genauso wie wir es gerade gehört haben? Mhm. Und er hat noch kein Mal seine Buchs ausgezogen? Mhm. Und du hast noch kein Mal an die entsprechende Stelle packen dürfen? Richtig. Aber ihr wohnt nicht zusammen? Nein. Nee. Ist er solo? Hat er? Ja. Er hat keine. Wir sind beide. Ja, sonst wären wir nicht zusammengekommen. Ja, gut, naja. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Okay, alle. Weiß ich ja. Ne, habe ich hier schon so einiges gehört. Also, ja. Ja. Und du würdest sagen, an sich sehr netter Mann, tolle Beziehung. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich sehr glücklich. Ja. Auch so im Alltag, kommt gut miteinander klar. Ja, natürlich muss man sich zusammenraufen. Ne? Wo muss man sich denn zusammenraufen? In welcher Beziehung? Ja, das sind so Alltagsbelange. So, er ist seit längeren Jahren alleine, ich bin seit längeren Jahren alleine und jeder hat seine Marotten. Ja gut, aber also nicht so schlimm. Nee, so. Auf keinen Fall kann man sich, und wir gehen auch Kompromisse ein und ist ja. Okay. Und ihr könnt euch auch gut unterhalten. Ja. Ihr geht auch schon mal ins Kino oder was essen und so, ist alles normal. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ich frag gerade, ob so alles normal ist, dass ihr auch schon mal ins Kino geht und was essen geht und so. Frage ich nicht richtig oder warum schweigst du? Ich weiß, dass er auch, dass er das jetzt auch hört und sieht und so. Ich weiß nicht, ob er damit einverstanden ist, wenn ich das jetzt sage. Okay, pass auf, ich sag's dir. Bitte. Vor 3 Jahren hat er einen Unterschenkel verloren. Mhm. Und als wir uns letztes Jahr im Krankenhaus, ich musste auch operiert werden, kennengelernt haben, hat er den anderen Unterschenkel auch verloren. Aber er weiß ganz genau, dass ich da kein Problem mit habe. Und komischerweise an seinen Knien darf ich ihn streicheln. Da hat er kein Problem mit. Also das ist keine Hemmschwelle zwischen uns. Also das war jetzt nicht die Antwort jetzt auf das Kino und das Essen. Nein, natürlich. Eine wichtige Antwort war das. Wir waren nicht im Kino und wir waren auch noch nicht essen, weil es im Moment mit dem Rollstuhl ein bisschen alles schwer ist. Ach so, er sitzt im Rollstuhl. Aber das ist jetzt ja nicht das Problem. Nee, aber vielleicht sind wir da schon ein bisschen auf der Erklärschiene. Vielleicht schämt er sich vor dir. Hallo, ich darf deine Knie küssen und alles. Da hat er keine Hemmschwelle. Aber also können es die Beine nicht sein. Aber die Knie sind doch nie nackt, hast du gerade gesagt. Er hat immer die Hose an. Nein, die Knie sind nackt. Er hat kurze Shorts an. Ach so, er hat Shorts an. Ich hatte nur eine ganze Hose an. Shorts. Das ist aber wirklich ein dickes Problem. Lieber Freund von Regina. Ja. Da müsstest du, wenn du jetzt zuschaust oder zuhörst. Und er schaut zu. Mensch, ihr könnt doch glücklich sein, dass ihr beiden euch gefunden habt. Und offensichtlich scheinst du die Regina ja auch sehr zu begehren und sie toll zu finden, wenn ihr so viel Sex miteinander habt. Dann müsstest du jetzt Manns genug sein und ihr zumindest erklären, was da los ist bei dir. Das musst du machen. Das, finde ich, ist auch eine Frage der Korrektheit. So geht man dann auch mit einem Menschen um, den man liebt. Du kannst sie ja nicht so im Dunkeln stehen lassen. Da macht man sich als Frau ja 1000 Gedanken, warum. Vielleicht hast du ja einen berechtigten Grund. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Aber dann sag es der Regina. Dann kann sie wiederum besser damit umgehen. Und ihr beiden kommt dann noch mehr zusammen, wenn du ihr das gesagt hast. Also ich würde ihn auf niemals aufgeben. Ja, ich höre das schon, dass du ihn wirklich sehr liebst und dass du da sehr angetan von bist. Deswegen finde ich das auch sehr rührend. Und darum bin ich auch bereit, weil der Arzt hat gesagt, der hat letzte Woche zu ihm gesagt, wir sollten uns mal ein paar Tage nicht sehen. So, und dann, wie gesagt, heute Abend habe ich noch gekocht. Und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Ja, sagt er, wie, was machen wir? Ich sag ja, soll ich jetzt bleiben oder soll ich gehen? Und da habe ich für mich entschieden, weil ich es für uns tue, ich habe gesagt, ich gehe. Und es ist mir so schwer gefallen. Ich war kaum zu Hause, da haben wir schon wieder zusammen telefoniert. Und er sagt zu mir, was machst du eigentlich für eine Scheiße und gehst einfach. Ja, also ihr macht es euch ein bisschen. Aber ich will es doch für uns tun. Ich verstehe, Regina. Ich sag mal, warum hat der Arzt gesagt, ihr sollt euch mal ein paar Tage nicht sehen? Weil wir vielleicht von Anfang an war ich jede freie Minute bei ihm. Weiß der Arzt denn um eure Probleme? Weiß der das, um die Sexualität, dass das nicht so richtig funktioniert? Ja, das war ja beim Neurologen. Ach so. Ne, mein Freund war beim Neurologen und also hat gesagt, irgendwas stimmt nicht und ich will doch. Ach so, das hat er dann schon so offen... Er war mehrmals schon beim Arzt. Ach so, ich war bisher davon ausgegangen, dass er dir auch gar nicht sagt, warum... Und er doch, er hat auch einiges dafür getan. Und so, er selbst hat keine Idee, warum er da so gebremst ist? Nee. Ah, ich dachte, er würde... Denn er sagt mir ja auch, wenn er es wüsste, dann könnte man es ja beseitigen. Ich verstehe. Ich habe es nämlich am Anfang jetzt anders verstanden, dass er einfach überhaupt nicht mit dir darüber spricht, aber ich höre daraus, ihr sprecht da viel miteinander. Wir sprechen über alles. Ah, sehr gut. Das ist eine gute Voraussetzung, Regina. Dann finde ich... Ja, und darum verstehen wir es beide nicht. Hat er denn früher, war er da freier in Sachen Sexualität mit anderen, mit seinen früheren Frauen? Ich weiß also, dass er... seit einigen Jahren Witwer ist und hat die eine oder andere Affäre oder Verhältnis oder wie man es nennt. Ja, und mit den Frauen. Und da klappte das immer. Und zu mir sagt er, Regina, du bist was ganz Besonderes, ich will dich nicht einfach so nehmen. Ach, lieber Freund von Regina, die Regina will ja, genommen werden. Ne? Pass auf, Regina. Ich finde, ich habe die folgende Idee. Ich werde dich jetzt gleich mal zu meiner Psychologin stellen. Die wird mal gucken, ob es eine gute Beratungsstelle in eurer Gegend gibt. Ich weiß nicht, ob dann der Neurologe der richtige Arzt ist. Ich fände eine gute psychologische Beratung, eine Paarberatung, sehr, sehr sinnvoll für euch beide. Da ihr beide wollt und offen seid und... das ist die beste Voraussetzung, dass sich was verändert. Dann werdet ihr beide euch dahin begeben und in Anwesenheit eines Fachmanns mal versuchen, die Sache herauszubekommen. Okay? Ich mache alles, um den Mann zu haben und glücklich zu machen. Ach, ist das schön. Ich möchte ihn ja auch mal glücklich machen. Ja, natürlich, das ist doch klar. Das wollen die Frauen doch. Regina, so, jetzt legst du bitte auf und wirst von Simone, meiner Psychologin, zurückgerufen. Okay. Da kannst du generell noch ein paar Worte mit ihr reden und die wird dir eine Beratungsstelle in der Gegend sagen. Und dann wandert ihr beiden Hübschen dahin und dann muss das doch irgendwie klappen. Wer doch gelacht. Ich wünsche euch alles Glück der Welt, euch beiden. Dankeschön, Domian. Alles Danke. Liebe. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Ivanka, 27. Guten Morgen. Guten Morgen. Ivanka, was ist bei dir los? Um was geht's? Was ist bei mir los? Bei mir ist viel los. Und zwar mit meinem Ex-Freund. Wir sind getrennt und es ist alles bei uns ziemlich komisch gelaufen. Er hat mich auch, wie bei der Vorrednerin, so die Geschichte kam mir sehr bekannt vor. Sag mir mal ein paar Fakten, dann kann ich alles besser einordnen. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren ein paar Monate zusammen. Ach so, nur ein paar Monate. Und wie lange seid ihr jetzt schon getrennt? Wir sind getrennt, wir waren getrennt ein paar Wochen. Also im Grunde genommen sind wir seit eine Woche, zwei Wochen richtig getrennt. Okay, so. Und was ist das Problematische jetzt an der Sache? Das Problematische ist, dass er heute Morgen in meine Wohnung eingedrungen ist und bei mir lag jemand anders im Bett, mein Kollege, der hat bei mir übernachtet und er hat mich geschlagen halt. Obwohl du von ihm getrennt bist? Obwohl ich von ihm getrennt bin, aber... Und wie kann der in deine Wohnung eindringen? Hat der Schlüssel? Nee, er hat keinen Schlüssel, er ist in meinem Hausflur, also er hat um 12 Uhr nachts erst geklingelt, da habe ich nicht aufgemacht, also wir haben nicht aufgemacht. Und dann sind wir schlafen gegangen und dann hat er gewartet wohl oder ich weiß nicht und ist morgens früh in den Hausflur, eine Nachbarin hat aufgemacht, er hat gesagt, er hat den Schlüssel nicht und ist dann über meinen Garten, von unten im Sitzerang, über das Fenster in meine Küche und dann ins Schlafzimmer und ist in mein Schlafzimmer, wo wir geschlafen haben. Und er hat dich geschlagen? Und er hat direkt angefangen, mich zu schlagen, ja. Und den anderen Mann auch? Nein, nur mich. Nur dich? Nur mich. Und wie ging die Sache dann aus? Ist der andere Mann geflohen oder ist er dann abgehauen oder wie? Mein Kollege, der ist erstmal nicht richtig wach geworden. Der war so verwirrt natürlich. Wir waren ja im Tiefschlaf. Und hat halt lang gebraucht, so, um irgendwie klarzukommen. Und dann, hat er dann versucht, ihn so abzuhalten. Aber das hat er auch nicht gebracht. Er ist immer wieder so auf mich drauf. Und immer wieder halt ins Gesicht und auf den Kopf und überhaupt. Und dein Kollege ist nicht dann doch massiv dazwischen gegangen? Ja, so richtig Einsatz jetzt. Hat er auch nicht gezeigt, die feige Socke. Wie lange ging das denn dann? Er war auch verwirrt, ne? Keine Ahnung. Bitte? Er war verwirrt. Ja, verwirrt. Ja. Na, okay. Wie lange ist dein Ex dann noch in der Wohnung geblieben? Das ganze Spiel ging halt noch ein paar Minuten, ne? Ein paar Schläge habe ich noch bekommen. Und dann ist er von sich aus abgehauen wieder. Und dann habe ich irgendwie mein Handy halt gekriegt und habe die Polizei angerufen. Ach so. In der Zwischenzeit, wo halt mein Kollege ihn so ein bisschen weggehalten hat. Ja. Und ja, der ist dann währenddessen ich angerufen habe, ist er dann raus aus der Wohnung. Ist denn dein Ex noch immer scharf auf dich? Ja, er sagt, dass er mich liebt, dass ich seine Frau bin und er ist mein Mann und weiter. Ja. Dann gehe ich davon aus, dass du mit ihm Schluss gemacht hast. Er hat mich auch nur belogen und ja, auch mit diesem, ich will dich heiraten und ich weiß nichts von ihm und so weiter, und wie du, bei der Vorrednerin. Das heißt, du bist dir sicher, dass du ihn nicht willst? Ich bin mir nach heute Morgen auf jeden Fall sehr sicher. Noch sicherer als ohnehin schon. Noch sicherer, genau. Ja, Anzeigen. Ja, das ist jetzt so mein Zwiespalt, wo ich eigentlich bin, weil der hat, nachdem dann die Polizei heute Morgen weg war und mein Kollege auch, hat er nochmal bei mir halt auch geklingelt und so und er hat mich drum gebeten, weil er auf Bewährung ist, dass ich die Anzeige zurückziehe. Und ich weiß, dass er auf jeden Fall in großer Scheiße steckt, deswegen habe ich mich auch getrennt sozusagen, auch mit Drogen und Sonstigen. Ich will das nicht so ausführen jetzt, genau. Also er hat schon Dreck am Stecken. Ja, ich kann es leider nicht so beurteilen. Ich kenne halt nichts. Ich weiß nicht, wo er wohnt und sonstiges nicht, ne? Und er ist auf Bewährung draußen? So sagt er. So sagt er. Er hat mir schon viel erzählt, ne? Aber man weiß es auch nicht. Und jetzt mache ich mir natürlich Gedanken, ob ich das so selber so mit mir ausmachen kann, dass ich dafür sorgen würde, dass jemand in ein Gefängnis kommt und das halt nicht so, so einfach. Als die Polizei dann heute Morgen bei dir war, da war er aber schon weg. Er war dann weg, ja. Hast du dann schon die Personalien angegeben von ihm? Ich habe doch keine Personalien, ich weiß doch nichts von ihm. Du weißt doch den Namen und wo er wohnt, oder nicht? Ich weiß nicht, wo er wohnt, ich weiß seinen Vornamen. Ob sein Nachname richtig war, wusste ich noch nicht. Ich weiß nur, wo seine Mutter wohnt. Ach so. Mehr weiß ich nicht. Na gut, die Polizei würde ihn finden, wenn sie wollte. Genau, wenn sie wollte. Ja, ich könnte natürlich jetzt morgen, ich soll mir so eine einstweilige Verfügung auf jeden Fall holen, haben die mir geraten und mit der Anzeige haben die gar nicht nochmal erwähnt. Ich weiß nicht, aber jetzt weiß ich nicht, gehe ich jetzt morgen hin, zeige ihn an? Ich muss es ja irgendwo verfolgen, ich will ja wissen, was jetzt, wie es läuft. Große Gewissensentscheidung, ne? Eine große Gewissensentscheidung. Ja. Wobei wir gar nicht wissen, ob das stimmt, was er dir da erzählt hat. Das kommt auch wieder. Es kann auch sein, dass es einfach ein Bluff war, um Ruhe zu haben. Er hat viel geblufft, ne? Das ist es halt. Wie sehr hat er dich geschlagen? Wie oft hat er auf dich eingeschlagen heute Morgen? Wie oft, weiß ich nicht. Ich habe ja auch geschlafen, bis ich wach wurde, bis ich klar kam und so. Aber es ging schon einige Minuten, ne? So, ja, im Gesicht, auf dem Kopf. Ja, verletzt? Ja, ich habe ein blaues Auge und geschwollen, aber das ist nichts, ne? Das macht mir nichts zu schaffen. Jetzt, ne? Ich bin peinlich auf der Arbeit, aber. Jetzt sag doch mal so von so, was so dein so spontanes Gefühl sagt. Tendiert das eher in die Richtung, zu sagen, Mensch, egal, der hat Scheiße gebaut, dafür muss er gerade stehen? Ich bin sehr ambivalent. Ja, habe ich schon verstanden. Aber dennoch, manchmal überwiegt ja doch das eine gegenüber dem anderen. Also überwiegend tut im Moment Angst. Ich nicht weiß, was er danach mit mir macht. Ich denke auch so, ich bin alleine, ich bin eine Frau und er weiß, wo ich arbeite und wo ich wohne und ich möchte nicht noch mehr Probleme kriegen. Achso, also das heißt, wenn du ihn anzeigen würdest, hättest du auch Angst, dass da noch mehr passieren würde? Ja, ich denke, er ist sehr unberechenbar. Mhm. Es sind auch andere Dinge im Spiel bei ihm, die ihn halt durch Drogen und so, ich weiß nicht. Mhm. Wenn du nicht anzeigen würdest, glaubst du denn dann, hättest du Ruhe? Das ist mein anderes Problem. Das ist die andere Frage. Weil ich weiß auch nicht, ob es dadurch aufhört. Das sind halt viele, die mir durch den Kopf gehen. Das ist auch heute Morgen erst passiert. Ne? Und ich weiß nicht, deswegen rufe ich dich an. Na, das Fatale ist, dass wir eigentlich gar nichts wissen über den Typ. Das ist es. Ne? Ich höre nur das, was du mir jetzt erzählt hast, was du erlebt hast mit dem. Wir wissen, was macht er denn angeblich beruflich? Maler, Lackierer. Glaubst du das, dass er das tut? Ich weiß nicht. Als ich ihn kennengelernt habe, war er in einer Einrichtung und da war er Monate, dann kam er raus, hat erst gesagt, selbstständig, dann dies, dann das. Der hat vieles erzählt. Also, aber dass er im Knast war, glaubst du schon? Das glaube ich schon, dadurch durch sein Verhalten und so, ja. Und so wie du ihn einschätzt, glaubst du auch, dass er schon kriminelle Sachen auf dem Karpolz hat? Ja, er kennt viele Leute überall am Bahnhof, wenn ich mal mit ihm irgendwo war, das war auch alles ein bisschen komisch. Ja. Das ist natürlich dann schon, das widerstrebt einem, wenn man sich vorstellt, dass jemand, der dann so mit einer Frau umgesprungen ist wie mit dir, dass der so einfach davonkommt. Das ist es, weil er hat... Das widerstrebt mir sehr, die Vorstellung. Das kann er dann immer wieder machen. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Ich hörte so Schritte. Nein. Und macht man jetzt, was macht man nicht, aber das ist jetzt so halt... Weißt du, Ivanka, wenn der auf Bewährung draußen ist, dann weiß der, um was es geht. Und dann hat er sich verdammt nochmal am Riemen zu reißen. Aber sowas von einem Riemen zu reißen. Aber schau mal, ich bin sehr sozial eingestellt. Und was ist, wenn das jetzt so ein letzter, dass sie ihm nochmal eine Chance gegeben haben, ihn nochmal rausgelassen haben? Ich glaube, der hat viel mitgemacht. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Vielleicht verbaue ich ihm seine letzte Chance und dann gibt er ganz auf oder so. Wie alt ist er? Er hat mir erst gesagt 31, aber ich habe rausgefunden 36. Hast du eine Telefonnummer von dem? Kannst du den erreichen? Ja, sicher. Ja. Also dich plagt das soziale Gewissen. Das ist es. Mhm. Was mache ich da? Mhm. Was mit mir ist? Naja, das Problem weiß ich nicht, aber so, ich weiß nicht, was ist mit ihm? Weißt du, wichtig wäre zumindest mal zu erfahren, ob das wirklich stimmt mit der Bewährungsstrafe. Einerseits. Andererseits finde ich es auch völlig falsch, wenn du nochmal näher an den rangehst und dich mit dem auseinandersetzt. Im Prinzip muss da jetzt Distanz sein. Das ist es. Mhm. Aber irgendwo will ich ja auch jetzt wissen, was mache ich jetzt und so. Das ist es. Das also wenn du dich ganz, ganz korrekt den Gesetzen gemäß verhalten würdest, sollen, wollen, würdest du ihn anzeigen. Schon alleine aufgrund dessen, was er dir angetan hat. Das hätte ja auch noch schlimmer ausgehen können heute Morgen. Ja, aber ich möchte nicht aus Rache handeln. Ne? Mhm. Ich möchte nicht, dass ich bin nicht so ein Mensch. Ich wünsche ihm alles Gute und deswegen, das ist es ja. Andererseits, wenn das begründet alles so stimmt, wie du gerade erzählt hast, und dieses heute ein Ausraster war, so ist das natürlich mit nichts zu entschuldigen und nichts zu erklären. Ja. Wenn du aber vielleicht eine ganze Lebensbiografie jetzt schützen oder verändern könntest. Das ist es. Das ist aber eine schwere Entscheidung. Ja. Und du kannst auch nichts rauskriegen über ihn irgendwie durch andere Leute. Ich kannte nur durch die Mutter. Hast du mit der Weil ich weiß, wo sie wohnt. Ja gut, aber die Mutter ist natürlich auf der Seite des Sohnes und wird ja auch nicht unter Umständen vielleicht auch nicht die Wahrheit sagen. Das ist es. Mhm. Ich muss mal einen Weg finden. Weißt du, wir merken gerade im Gespräch, dass dir, glaube ich, keiner einen Ratschlag geben kann, richtig? Was ist es? Objektiv, habe ich dir gesagt, gehört er angezeigt, gar keine Frage. Der gehört bestraft für das, was er getan hat, und das hat er sich selbst eingetrichtert.